1 Live. 4. Good evening, ladies and gentlemen. Hallo, herzlich willkommen hier zu 1 Live 4 mit mir, Klaus 4. 3 Stunden Musik. Ich will direkt reinspringen in einen etwas älteren Titel, der stammt von dem Briten Perverlist, heißt Junction und kommt im Remix des Berliners Shade. But I just thought I'd let you know. Just thought I'd let you know. Baby, baby. Baby, baby. I should have held back. Baby. But I just thought I'd let you know. Just thought I'd let you know. Baby, baby. Baby, baby. I should have held back. Baby. But I just thought I'd let you know. Just thought I'd let you know. Baby, baby. Baby, baby. I should have held back. Baby. But I just thought I'd let you know. Live hier in Großbritannien avancierte das Dancefloor-Label Nightslux im letzten Jahr zu einer Art von Label of the Year mit seinen Dancefloor-Hybriden, die alle nur denkbaren Färbungen annehmen konnten und im Prinzip Hausmusik waren mit etlichen Störfaktoren. Die Reihe großartiger Veröffentlichungen wird fortgesetzt mit dem gerade gehörten Titel, zumindest mir gefällt er, ausgezeichnet von dem britischen Produzenten Kingdom, der auf seiner Dreamer EP im Opener Let You Know so etwas verrückt wirkende R&B-Einflüsse ganz schön stark durchblicken lässt. Kingdom mit Let You Know. Hier im Hintergrund, das ist Dinky mit dem Track Sealed. Pinky ist gebürtige Chilenin, lebt meines Wissens in New York, hat schon, man könnte fast sagen, tonnenweise fantastische Platten veröffentlicht. Ich entsinne mich zum Beispiel auch an eine großartige Mix-CD von ihr, etwa vor 2 Jahren erschienen, von der ich wochenlang nicht die Hände lassen konnte. Dies ist ihre neue 12er mit dem Titeltrack Sealed, den wir hier innerhalb der Schlussgerade jetzt gerade hören. Zu meinen persönlichen Highlights in diesem Jahr, keine Angst, das wird hier nicht ein Jahresrückblick, gehört ein Treffen mit einem Finnen, an dem ich wirklich etliche Male und er an mir vorbeigegangen war innerhalb eines Festivals, bis wir dann schlussendlich stehen blieben und uns gegenseitig versicherten, verdammt nochmal, wir kennen uns. Und dann dauerte es nochmal einige Minuten, bis uns klar wurde, er, dessen Vornamen ich jetzt hier nicht parat habe, war einstmals Mitglied der finnischen Gruppe Opel Bastards gewesen. Und wir hatten uns vor vielen, vielen Jahren mal anlässlich eines Interviews getroffen. Ich muss an diese Opel Bastards immer mal wieder von Zeit zu Zeit denken. Ein Trio, das auf wirklich antiken Keyboards und Synthesizern eine Musik fabrizierte, von der die drei immer wieder auch mal sagten, der Reiz darin liegt eben, dass die Instrumente uns führen und nicht wir sie in ihrer ganzen Fehlerhaftigkeit. Und so produzierten die Opel Bastards Tracks, die in jedem Takt ächzen, stöhnten und bei denen man auch als Hörer das Gefühl haben konnte, die machen mit den Musikern wirklich, was sie wollten. So richtig Vintage-Elektro, der immer mal wieder nach links und rechts gnadenlos ausschlug. Als ich diesen Mann, den ich jetzt spielen möchte, erstmals sah, auf dem Cover seiner aktuellen Platte und dann auch hörte, war ich zunächst felsenfest der Meinung, der muss ganz eng befreundet sein mit diesen Typen von den Opel Bastards, die es meines Wissens mittlerweile in alle nur denkbaren Richtungen verschlagen hat. Als ich dann aber las, dass er Mexikaner ist, kamen mir doch gewisse Zweifel, was die Bekanntschaft zu den Opel Bastards betrifft. Aber eine musikalische Ähnlichkeit würde ich nach wie vor unterstellen wollen. Der Mann ist großartig, heißt Rebolledo und hat jetzt ein Album veröffentlicht, das groovt, das rockt und das schlägt in alle Richtungen aus. Wir werden das gleich hören. Dieses Album heißt Super Vato, wird in Deutschland von Compact vertrieben und ich spiele mal hier den Titel Meet Me at Topaz Deluxe. Wir geben ihm ein paar Sekunden lang nicht viel mehr als die Bassdrum und dann geht's richtig los. Hier ist Rebolledo. Keep going on. Price rising. Thank you. 1Live4, das ist der Brite Colin Bailey. Von ihm gibt es eine EP, die Red Waves EP. Er selber nennt sich Drums of Death. 4 Tracks, die nur so strotzen vor Beeps, Melodie, Fetzen, verrückten Breaks, fast schon Hauskarikaturen. Ich brauchte ein bisschen länger, um zu kapieren, dass das wirklich gut ist, was der macht. Drums of Death, die Red Waves EP. Dress up. 1Live4, wie heißt es so schön, der Letzte macht das Licht aus. Auch bei der Vorbereitung zu dieser und natürlich auch zu anderen Sendungen gibt es immer ein Album, einen Künstler, der gewissermaßen so als Letzter oder als Letzte ins Programm rutscht. Die Gründe liegen auf der Hand. Meistens ist es die entsprechende Platte, die ich in diesem Falle dann als Letzte gehört habe und die mich kickt, wo ich denke, das möchte ich doch gerne spielen, ohne die jetzt schon in Gänze durchgehört zu haben. So geht mir das bei dem gerade verklungenen Werk, das zudem von einem Mann kommt, von dem ich persönlich noch nie gehört habe. Er nennt sich Opo Lopo, kommt offensichtlich aus den USA. Und wenn man den gerade gehörten Track noch so ein bisschen im Ohr hat, staunt man nicht unbedingt, dass das Album, aus dem ich hier gerade Musik gespielt habe, auf den Titel Mutants hört, also Mutanten. Dieser Mann ist wirklich in der Lage, ganz vermutlich traditionelle Tracks so in so eine Art von Mutanten-Funk zu verwandeln. Und legt auf Mutants ein Album vor, auf dem er ausschließlich als Remixer fungiert. Das heißt, er ist an Tracks gekommen, die von anderen Sängern ausnahmslos im Original zunächst veröffentlicht worden waren und hat diese Tracks dann als Remixer nicht zuletzt jetzt in Summe für sein Album zusammengefasst. Da sind Stimmen oder Leute, zum Beispiel wie Talib Kweli, Rap Live, eine großartige 10-Minuten-Nummer, die ich auf der Fahrt hier zur Sendung gehört habe, von Gregory Porter, die als super smarter Soul Jazz daherkommt. Und gerade gehört Lian King mit More Than a Crush, entsprechend im Opo Lopo Remix Mutants, dieses Album. Und wo wir gerade bei so Hybriden, Mutanten, was auch immer sind, komme ich jetzt zu einem meiner liebsten Franzosen. Der Mann heißt Onra. Er ist eigentlich Vietnamese, zumindest stammt er von dort und fährt auch immer nochmal in seine alte Heimat, da er dort Familie hat, unter anderem seine Großeltern, die es gilt zu besuchen. Von seinen Reisen bringt Onra, der seit Jahren in Frankreich lebt, dann immer wieder zahlreiche, bisweilen auch wirklich obskure Musiken, Platten, Kassetten mit, mit denen er seine Platten bestückt, beziehungsweise die gewissermaßen die Substanz seiner Platten sind. Nach einem Album im Jahr 2007, das schon sehr stark unter dem Zeichen einer solchen Reise stand, ist es jetzt erneut zu einem Album gekommen, das den beziehungsreichen Titel trägt Chai Noi Series Part 2. Also China und Hanoi, wenn man so will, verbergen sich in diesem Albumtitel. Und 32 kurze Tracks hat Onra auf dieses Album gebannt. Einer ist darunter, der für mich absolute Hit-Qualitäten hat. Ich weiß, ich übertreibe ein bisschen, aber hört euch das bitte mal an. Hier ist Onra. Even you don't love me now. Stay with me, never go away. Hier kommt Musik von Rusty. 1-3-4, dieser erlaubt, dass ich dieses Wort erneut in den Mund nehme, fast schon kosmisch abstrahlende Track, den wir gerade gehört haben, ist der Opener eines neuen Albums einer Drum-and-Bass-Formation, der ich nun schon viele, viele Jahre folge. Das ist keine Übertreibung, denn die Anfänge von Blue Marten, die wir gerade gehört haben, gehen zurück in die 90er Jahre. Love is the Devil, das neue Album von Blue Marten. Hier ein Track aus dem Sommer von Jack Dixon, By My Side. something about you, baby. I feel real good tonight. I feel real good tonight. I feel real good tonight. There's something about you, baby. I can't stop loving you, baby. Benjamin Paris um 23 Uhr. Klares Ja zum Bahnhofsumbau Stuttgart 21. Niederlage für Bayern München in der Bundesliga und das Wetter morgen mit Sonne und Nebel. Der Weg für den milliardenschweren Bahnhofsumbau Stuttgart 21 ist frei. Die Mehrheit der Menschen in Baden-Württemberg sprach sich bei einer Volksabstimmung für den Umbau aus. Die Gegner von Stuttgart 21 räumten ihre Niederlage ein. Aus Stuttgart Nicole Saum. Der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann kündigte im SWR-Fernsehen an, das Bahnprojekt jetzt umzusetzen. Das Ergebnis sei für ihn persönlich eine harte Entscheidung. Dieser Tag sei aber ein Sieg für die Demokratie. Bei dem ersten Volksentscheid seit 40 Jahren lag die Wahlbeteiligung bei 48%. Auch die Bürger in der Landeshauptstadt haben sich bei der Volksabstimmung für den geplanten Tiefbahnhof ausgesprochen. Dort stimmten 53% gegen den Ausstieg. Die Initiative Parkschützer kündigte auch nach der Niederlage weiter Widerstand an. Der Castortransport mit Atommüll kommt weiter nur langsam voran. Bis gerade eben wurde der Zug kurz vor dem Verladebahnhof Dannenberg aufgehalten. Dort hatten sich mehrere Atomkraftgegner 15 Stunden an eine Betonpyramide gekettet. In der Dannenberg sollen die Castoren dann auf Lastwagen verladen werden. Das Ganze dauert nochmal 10 Stunden. Danach müssen sich die Laster auf den Weg zum Zwischenlager Gorleben machen. Auch auf der Straße sind weitere Protestaktionen angekündigt. In Großbritannien erschüttert ein Selbstmord im Fußball die Öffentlichkeit. Der Trainer der walisischen Nationalmannschaft, Gary Speed, hat sich umgebracht. Der 42-Jährige wurde heute Morgen in seinem Haus tot aufgefunden. Gestern Abend war er noch in einer Sportsendung der BBC zu Gast. Hintergründe für den Selbstmord sind bisher noch nicht bekannt. Letzte Woche hatte ein Bundesliga-Schiedsrichter versucht, sich das Leben zu nehmen. In der Fußball-Bundesliga hat Bayern München die Tabellenspitze verloren. Durch eine 2:3-Niederlage in Mainz bleibt jetzt Dortmund an der Spitze. Bayerns Sportdirektor Nerlinger zog eine schlechte Bilanz. Insgesamt sehen wir jetzt in der Bundesliga einen negativen Trend. Wir haben die von den letzten 5 Partien 3 verloren. Das ist eine Tatsache, die sich jetzt auch in der Tabellensituation niederschlägt. Vorher hatte Bremen Anschluss an die Tabellenspitze gehalten. Durch ein 2:0 gegen Stuttgart steht Werder jetzt auf Platz 4. 1 live. Sektorwetter. Heute Nacht ist es fast überall trocken und klar. Die Temperaturen sinken auf 5 bis minus 2 Grad. Morgen erstmal neblig, später lockert es aber fast überall auf und die Sonne kommt raus. Die Temperaturen bleiben aber herbstlich. Bottrop und Bünde 9 Grad, Dormagen 10. Am Dienstag weiter freundlich mit Sonne, ab Mittwoch dann wechselhafter. Stauschau. Die Straßen sind frei, gute Fahrt. Live. 4. Okay. Ja, ich bin klar. Ich hatte eben noch, muss mal doch gerade ein bisschen schauen, ich habe hier gerade noch ein Vinyl hoffentlich startklar in Stellung gebracht. Ich hatte eben noch einen etwas überrissenen Track von einem Mann namens Slack gespielt. Das ist diese Liga neuer britischer Produzenten, die immer so ein bisschen überreißen, übertreiben auf eine Art, die ich manchmal doch sehr amüsant und gut zu hören finde. Slack, von ihm gibt es eine EP, die heißt She's a Vector. Und daraus habe ich eben noch den Girl-Song Mannerism gespielt. Möchte weitermachen mit den Southbound Hangars und ihrer aktuellen 12er, die heißt You Don't Understand. Hier. Gerade gehört ein Act aus Schweden, So So, mit dem Titel Who's Gonna Love Me, im Remix des Two-Step Titans, der kaum noch von sich hören lässt, hier aber fantastisch zugeschlagen hat, LB. Jack Dixon und Rick Rand mit Muted. 1Live4, wir bleiben im Moment einfach mal am Ball und er heißt in diesen Minuten Om Unit. Wir sind hier bei 1Live4. Ich liebe diesen Titel, habe aber seit Wochen irgendwie Angst, ihn zu spielen. Er macht mich sentimental und ich kann allzu große Sentimentalitäten in Radiosendungen nicht so gut gebrauchen. Ich werde dann irgendwie ganz komisch, aber jetzt habe ich es einfach mal probiert. Zudem hat dieser Track eine Geschichte. Erlaubt bitte, dass ich die erzähle. Ich finde die nicht schlecht. Im Jahre 1987 hat ein gewisser Walter Quintus unter dem Künstlernamen Quintus Projekt ein Album veröffentlicht. Vor mehr als 20 Jahren also. Dieses Album sorgte nicht für sonderlich große Furore. Es hieß Moments. Aber es wurde vor kurzer Zeit in einem sogenannten Secondhand-Schallplattenladen entdeckt von einem Mann namens Alex Bark, und der ist Mitglied des Jessa Nova Kollektivs und hat inzwischen auch ein eigenes Label, das heißt Derwin Records. Der Alex Bark hörte diese Moments-Platte, diese Langspielplatte, und entdeckte darauf insbesondere den Titel Night Flight, von dem er dermaßen angetan war, dass er seinerseits recherchierte und sich die Rechte an diesem Titel sicherte, um ihn neu zu veröffentlichen. Einmal im Original und dann in großartigen Remixen, von denen einer von dem britischen Duo Psyche Magic kommt. Und genau diesen Remix habe ich gerade gespielt vom Titel Night Flight. Hinter Quintus Project steckt ein gewisser Walter Quintus, der bereits 1949 geboren worden ist und Ende der 60er Jahre mit an der Gründung einer Deutschrock-Band beteiligt war, die die Älteren unter euch möglicherweise noch kennen. Parzival hieß diese Gruppe, bevor Walter Quintus dann in den 80er Jahren eben kurzzeitig als Quintus Project Musik produziert hat. Was heute aus ihm geworden ist, habe ich in der Kürze der Zeit nicht recherchieren können. So viel mal zu dem gerade gehörten Track, der aus meiner Sicht schön passt in die Reihe von Slow Dancing Tracks. Ich habe zwei Titel, an denen der großartige britische Produzent Om Unit seine Hände hat, beziehungsweise hatte, davor in einer Linie gespielt. Zunächst ein Titel von Silent Dust, wer immer das auch sein mag. The Giant heißt dieser Track im Om Unit Remix. Und dann Om Unit selber mit einem Titel seiner soeben erschienenen Transport EP. Was diesen Om Unit auszeichnet, ist die fantastische, ich nehme das Wort noch einmal in den Mund, kosmische Weite seiner Tracks, die gleichsam, aber chamäleonhaft ihr Outfit immer mal wieder ändern können, die beschleunigen. Dieser Mann fühlt sich in Dubstep, Hip-Hop und auch in Slow-Techno auf abenteuerliche Weise zu Hause, und man kann seine Musik problemlos auch auf Samplern veröffentlichen, die den entsprechenden Genres angehören. Zuletzt habe ich zum Beispiel einen Titel von ihm entdeckt auf einem Sampler des Project Moon Circle Downbeat Hip-Hop Labels aus Berlin. Ich bewundere Om Unit, für mich ist er jetzt schon einer der Leute dieses Jahres. Om Unit und das Quintus Project. Jetzt möchte ich weitermachen mit einem Rapper aus Deutschland, den ich vor einer ganzen Reihe von Jahren auch mal persönlich kennenlernen konnte. Ich mag ihn sehr, ich finde ihn sympathisch. Als Rapper ist er für mich einer der Besten. An seinen Frühwerken habe ich mir, und das ist jetzt keine Übertreibung, oft stundenlang die Zähne ausgebissen, denn ich war nicht gewillt, meine politische Korrektheit wegen Kool Savasch über Bord zu werfen. Wenn ich an seine Anfänge denke, mit West-Berlin maskulin, was war das für ein fürchterlicher Kampf. Die Tracks waren nicht sonderlich lang, 2 Minuten, und oft bin ich hergegangen und habe von diesen 2 Minuten 30 Sekunden nur gespielt, die so gerade sendbar waren. Alles andere war irgendwie nicht machbar. Sein neues Album heißt Aura. Auf diesem Album kommt auch sein Vater zu Wort, der 5 Jahre in einem türkischen Gefängnis vor langer Zeit, als Kool Savasch noch klein war, gesessen hat aufgrund seiner politisch linken Gesinnung. Und der Vater, ich habe mir das von Gülsim, die hier an der Pforte sitzt und der türkischen Sprache mächtig ist, übersetzen lassen. Sein Vater spricht auf diesem Album natürlich in türkischer Sprache sinngemäß: Du musst schwimmen, wie ein Fisch im Wasser. Du musst auch mal gegen die Strömung schwimmen und du darfst nicht vor Steinen und Algen weglaufen, wenn sie dir im Weg sind. Du musst weiter nach vorne schwimmen. Das Album ist hier und da, ich sag's einfach mal direkt raus, ein bisschen kitschig, das wird Kool Savas mir nachsehen, aber es zeigt natürlich, dass er immer noch einer der ganz, ganz großen Rapper in diesem Lande ist. Wenn er seine Stimme erhebt, wenn er anfängt zu rufen, dann finde ich ihn unschlagbar. Xavier Naidoo ist auch mit am Start, ein Mann, dem ich auch ganz gerne, wie ich offen gestehe, musikalisch aus dem Weg gehe, aber der Titeltrack Aura, der passt einfach und ich musste heute Nachmittag noch an unser Treffen denken, vor vielen Jahren in Münster war das übrigens, damals eine 1Live-Nacht in Münster, ich weiß es noch genau. Nachmittags oder im frühen Abend ein Fußballspiel des SC Preußen unter der Leitung des Schiedsrichters Robert Heutzer. Habe ich merkwürdigerweise nicht vergessen. Abends dann auflegen und ein sehr nettes halbstündiges Treffen mit eben Kool Savas. Aber das ist natürlich nicht der Grund, warum ich ihn jetzt hier spiele. Ich wollte es aber vielleicht einfach mal erwähnt haben. Vielleicht wollte ich es doch einfach nur mir mal noch in Erinnerung rufen. Aura, hier ist der Titeltrack. Als wäre das hier mein erster und mein letzter Track. Keine Promo, ich will nicht mehr dein Interesse wecken. Du weißt, was die Phase ist, der Abspann zu Kanak-Attack. Trending Topic auf Twitter, ihr braucht es nicht mehr leugnen. Shit, jetzt ist Esser back. Bring die Dinger auf den Punkt. SMS-Pumps in den Genalex, ich lauf hier über Wasser grad. Sie fürchten nix wie die Wahrheit und brüll ich raus und blas meine Lungen auf, wie sie ihre Lügen. Ihr seht's in den Augen, sie sind müde und abgeschlafen. Hört es in ihren Texten, sie sind wütend und abgefuckt. Gestern ist dem Ganzen beigetreten und schon abgedankt. Flow, Revolution, Esser die Wasserbahn. Wie soll ich heute noch rumkennen? Ich bin zu weit gegangen, durchquere die Stratosphäre, die Sterne sind zum Greifen nah. Und sie folgen meiner Stimme wie verzaubert, ergriffen von dem Licht meiner Aura. Ich geb Power mit dem Mic in der Hand zum Tisch. Steh am Vorderster Front und lass nicht zu, dass sie triumphieren, glaub mir. Ich sehe in den Kampf für dich. Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen. Es ist die Aura. Könnt ihr sie spüren, meine Aura? Sie wollen sie haben, diese Aura. Der Grund hinter allem, sie probieren es doch löschen. Nie diese Flamme, die in mir brennt. Ich zog die Schuhe an und erklommen Berge durch Schwammmeere, verlor beinahe meine Pferde, doch fand zurück. Ich saß alleine da, den Schädel voll Leere, scheiß auf meine Lehre. Ich kann da leider nichts lernen, das ist verrückt. Ich führte Kriege gegen Brüder und fing mir paar Narben ein. Du siehst sie, trotzdem ging ich als Sieger aus diesen Prüfungen. Der Swoosh für die Nikes, Apfel für den Mac. Die rufen Shit, als würde ich pures Apfelmittel rappen. Bitte, was für Argumente? Lass sie ihre Blogs schreiben, Beat-Karosse, Motorstimme. Das hier ist die Hochzeit, los, pack die Böller wieder ein. Es klingt wie Dynamit, ihr Draufgänger, nennt mich Traumfänger. Ich bin über ihn der Beste von den Besten, die Taten unvergessen. Zog als einziger das Schwert aus dem Stein hinaus, König Esser. Ich füge mich meinem Schicksal, folge dem Auftrag mit dem Herzen rein wie das Licht meiner Aura. Ich geb Power mit dem Mic in der Hand zum Tisch. Steh am Vorderster Front und lass nicht zu, dass sie triumphieren, glaub mir. Ich sehe in den Kampf für dich. Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen. Es ist die Aura. Könnt ihr sie spüren, meine Aura? Sie wollen sie haben, diese Aura. Der Grund hinter allem, sie probieren es doch löschen. Nie diese Flamme, die in mir brennt. Mit dem Mic in der Hand zum Tisch. Steh am Vorderster Front und lass nicht zu, dass sie triumphieren, glaub mir. Ich sehe in den Kampf für dich. Sie können mir alles nehmen, aber diese Flamme nicht löschen. Es ist die Aura. Könnt ihr sie spüren, meine Aura? Sie wollen sie haben, diese Aura. Der Grund hinter allem, sie probieren es doch löschen. Nie diese Flamme, die in mir brennt. Much too much, too much, too plus you go. Slide and groove with a tender touch to go. Much too much, too much, too plus you go. Slide and groove, surrender, rush to go. Journey man, I got this. Journey cake and I will demonstrate that I'm frugal with the plate like most untypical. Typified by the life feed of a deep set need and it's a course for the four contortions. Mapping out work with them pricey portions. Near from far, they know my brand. Got pride in my work, keep me close to grand. So I stack them, I rack them out. Most productive. Pimpernel, baby, yeah, something seductive. Seek me now, yeah, they seek me then. But we don't really keep no seats with them. We in the house of the Lord, but we coming as muck. That's that old blighty, such and such, that will scream with the feeling. Monster rave, loony, triple black of the blackness. Hip and yours truly like much too plush you go. Sliding groove with a tender touch to go. Much too plush you go. Sliding groove, surrender rush. Another twisted lullaby, something to holler by. We in the hella high, most concurrent with the dub in the current. Steady man in the flurry, so it's cool in the curry. With them reinventions, Cheng Cheng on my echo. Bass drop lower from Kingston to Goa. Laptop smacking them, she's my baby, my sash machinery. Ever so clean, and she gets fees for me. Much too plush you go. Sliding groove with a tender touch to go. Much too plush you go. Sliding groove, surrender rush to go. I writ this boogie for my boo, who never seems to get confused. No, she's a quality item, she don't do spam. All I need to give her is 2 gig of RAM. She's connected, she's my spider. She always got the worldwide web right beside her. And we the type of type that don't need hype. In a lonely night, we just sleep with the Skype on. Much too plush you go. Sliding groove with a tender touch to go. Much too plush you go. Sliding groove, surrender rush to go. Thank you. Ganz kurz, 1 live 4, gleich die Infos hier, dann geht's weiter mit dieser kleinen Show und ich sage dann, was wir gehört haben, Ruz Manuva war dabei, das bulgarische Duo 1000 Names. Hier, da muss gleich noch ein Satz zusätzlich hin, ein Münchner Projekt, The Soul Session. Okay, ganz kurz ein Blick zurück, zuletzt gespielt nach Kool Savas, Ruz Manuva. Dann kam ein bulgarisches Duo, die 1000 Names. Die beiden haben soeben ihr drittes Album veröffentlicht mit instrumentaler Downbeat-Musik. Sehr sonnig, teilweise geraten, Invisible Architect, so heißt dieses Album und erscheint einmal mehr auf dem an dieser Stelle auch schon häufig erwähnten, zuletzt zumindest häufig erwähnten Berliner Label Project Moon Circle. Und abgeschlossen habe ich das Ganze eben mit einem Track der Münchner Formation The Soul Session. Von dieser Crew erscheint Anfang des nächsten Jahres ein Album mit dem simplen Titel One, das erste also. Und hinter dieser Crew steckt ein Mann namens Ralf Kiefer. Ein vielseitiger Musiker, der auch schon zu den Poets of Rhythm gehörte. Und wenn mein Gedächtnis mich nicht täuscht, dann sind die Poets of Rhythm auch immer mal wieder als sogenannte Backingband in Erscheinung getreten rund um Veröffentlichungen des DJ Shadow Labels Soulsides. So viel mal zu dem eben gehörten Track von der Soul Session. Woman and Man heißt er und wurde in der Version, wie ich sie eben gespielt habe, von Georgia N. Muldrow aus den USA remixed. Jetzt möchte ich weitermachen mit Mike Slott. Dieser relaxte Bass-Drifter stammt von dem Australier Joe Carey, findet sich auf seiner Journey with a Heavy betitelten EP. Bright Lotion heißt der Track selber. Ich habe mich in dieser Woche an anderer Stelle ausgiebig um einen britischen Beatmaker namens Paul White gekümmert und bin auf eine Art und Weise, zu der ich gleich vielleicht noch ein, zwei Sätze sage, auf eine uralte Platte gestoßen durch Paul White von dem Schlagzeuger Billy Cobham. Thank you. sind hier bei 1Live4. Ich habe jetzt hier einige Titel mal in einer Linie gespielt und will hoffen, dass ich mich jetzt hier nicht festquatsche. Ich versuche es einfach mal in der Short Version. Gerade verklungen ist die Hamburger Band, vierköpfige Band Halma. Das neue, insgesamt fünfte Album Dissolved Solids ist vor wenigen Tagen erschienen. Hamburg Reisenden sei dringend empfohlen, vielleicht an der offiziellen Release-Party teilzunehmen. Die nämlich steht noch aus, findet am 7. Dezember natürlich in Hamburg statt, im Hafenklang. Wunderschönes Album, das ich jetzt schon mehrfach hier und da gespielt habe. Halma. Davor habe ich R gespielt mit einem frühen Titel des französischen Duos Soldissimo, heißt er, stammt aus Mitte der 90er Jahre und findet sich auf einem knallgelben Sampler, der zu jener Zeit erschien, Super Discount heißt er, und der eine ganze Reihe von französischen Haus- und Clubproduzenten jener Zeit eben spiegelte. Super Discount. Und irgendwie waren mir eher mit diesem Titel in den Kopf gekommen, nachdem ich in dieser Woche gleich mehrfach diese wunderbare alte Nummer des Schlagzeugers Billy Cobham gehört hatte und mir einbildete, man hätte sich, wenn man denn eher wäre, von dieser Nummer glatt inspirieren lassen können. Heather von Billy Cobham stammt aus seinem 1974 erschienenen Album Crosswinds. Zu jener Zeit wurde Billy Cobham gerne als bester Schlagzeuger der Welt bezeichnet. Er hatte ein Jahr zuvor dieses großartige Album Spectrum veröffentlicht, an dem Massive Attack mit einem ihrer frühen Tracks, nämlich Safe from Harm, per Sampling-Technik ganz erheblich genascht haben. Und ein Jahr später, 1974, erschien entsprechend Crosswinds mit dem großartigen Michael Brecker am Saxophon, George Duke am Piano. Ich will nicht alle Namen aufzählen. Und zurückgeworfen worden auf diese Nummer bin ich, das habe ich eben gesagt, durch Paul White. Das ist ein, wenn man so will, Hip-Hop-Produzent, Beatmaker aus London, dessen Arbeiten schon anders ausfallen als die der ungleich bekannteren, wie zum Beispiel Flying Lotus oder Hudson Mohawk. Dieser Paul White ist ein absoluter Sampling-Freak und geht bei seinen Samples sehr, sehr weit in die Geschichte zurück. Das mag mit seinem Elternhaus zusammenhängen. Er ist Prog-Rock geschult oder auch geschädigt, je nach Sichtweise, hat viele alte Jazzplatten mitbekommen und kurioserweise wohl auch in hoher Zahl abspeichern können. Er arbeitet für die BBC, produziert da Musiken, Unterlegmusiken, Jingles, etliches mehr und ist ein echter Wizard. Hat vor kurzem sein neues Album vorgelegt, auf dem erstmals Stimmen vorkommen. Entsprechend heißt es Rapping with Paul White. Und nicht nur das, durch Zufall habe ich einen Mix von ihm frei zugänglich im Internet entdeckt. Den hat Paul White für das amerikanische Magazin The Fader angestellt. 50 Minuten, in denen Mann, Frau achterbahnmäßig stilistisch hin und her geworfen wird. Es tauchen grandiose Rocktracks kurz natürlich immer nur auf, etwa von der australischen Band Tame Impala. Es taucht Jazz auf vom deutschen Großmeister Klaus Doldinger. Und ich möchte gleich mal ganz kurz in diesen Mix hineingehen. Der ist, wie gesagt, frei downloadbar. Wer sich auf die Seite des amerikanischen Magazins The Fader begibt, der wird diesen Paul White Mix dort finden, den ich empfehlen möchte. Bevor ich aus diesem Mix mal ein bisschen was spiele, nämlich die fragliche uralte Doldinger-Nummer Get a Second Passport, verbunden mit einer dann folgenden eigenen Nummer von Paul White innerhalb dieses Mixes, bevor ich das tue, möchte ich gerne einen ganz kurzen Ausschnitt spielen aus dem neuen Album Rapping with Paul White von ihm selber. Die Lachszene, die wir da gleich hören werden, die hat er sich stibitzt gewissermaßen von einer uralten Platte des japanischen Yellow Magic Orchestra. Meine Güte, jetzt habe ich doch so viele Namen genannt, aber ich habe das Gefühl, die mussten und sollten auch genannt sein. Thank you. you understand? Do you understand? Do you understand? No. We'll be right back. 1Live4, wir haben eben ausschnitthaft gehört Paul White, wie er einen Mix für das amerikanische Fader Magazin zusammenstellt, unter anderem mit Tame Impala, Klaus Doldinger gehört, eigenen Tracks, einen davon auch gehört, Billy Cobham, den in voller Länge eben vom Originalalbum gespielt und vielen, vielen mehr, 52 Minuten Länge. Danach, und damit gerade verklungen, ein Album, naja, das kann man auch nicht zu jeder Tageszeit spielen, denn die Idee, die Bill Wells von Jazz hat, wenn er überhaupt seine Musik mit diesem Etikett etikettiert wissen will, die weicht schon von dem ab, was man gemeinhin oder unter Jazz, selbst wenn er ausbruchslustig ist, verstehen will. Denn bei Bill Wells kommen die Fragezeichen, das Zittern, das Flackern, die Improvisation weniger durch exzessiven Instrumentengebrauch, solistischen Gebrauch daher, sondern oft genug durch Geräusche, wie das hier gerade zu hören war. Für sein neues Album Lemondale ist er nach Japan gegangen, hat sich dort mit einer ganzen Reihe japanischer Avantgarde-Musiker zusammengetan und eben auch mit dem Amerikaner Jim O'Rourke, den es inzwischen nach Tokio verschlagen hat. Ein Wanderer gewissermaßen zwischen den Welten, dieser Jim O'Rourke, der einige Jahre lang auch so etwas wie ein, sofern es so etwas überhaupt geben kann, fest assoziiertes Mitglied der New Yorker Band Sonic Youth gewesen ist und an einigen zumindest ihrer Platten teilgenommen hat. Und wenn ich Sonic Youth sage, dann ist der Sprung natürlich nicht weit zu Thurston Moore. Der wird am kommenden Sonntag, das ist der 4. Dezember, zu Gast in Köln sein. Und möglich gemacht haben das einige Enthusiasten aus Köln, die mit viel Fantasie und Hartnäckigkeit und echtem Talent, muss man wohl auch sagen, ein fantastisches Festival auf die Beine gestellt haben, das zum ersten Mal von Freitag bis Sonntag, 2. bis 4. Dezember, in Köln im alten Kino Uferpalast in der Kölner Innenstadt an diesen drei Tagen über die Bühne gehen wird. Ein Festival, das zukünftig jedes Jahr stattfinden soll. Das ist zumindest der Plan der Macher. Dieses Festival heißt Weekend Fest und die ganzen Einzelheiten sind natürlich einsehbar unter weekendfest.de. Es spielen unter anderem Jochen Distelmeier, der Amerikaner John Maus, Gary Waugh, Jack Palminger, Michael Meyer, viele, viele mehr. Alles findet im Uferkino statt und das große Abschlusskonzert dann am kommenden Sonntag mit Thurston Moore. guess God's a nice surprise. You better hold your lover down and tie him to the ground. Whisper, I love you 1,000 times into his ear. Kiss his eyes and don't you cry, girl, he won't disappear. For I know better than to let you. Thurston Moore mit Musik von seinem diesjährigen Soloalbum Demolished Thoughts. Ganz, ganz großer Respekt einfach mal von dieser Seite aus an die beiden Initiatoren des eben erwähnten Festivals Weekendfest mitsamt allen Details und Einzelheiten einsehbar unter weekendfest.de. Jörg Waschert und Jan Lankisch aus dem Umfeld des Kölner Clubs King Georg. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz kurz verabschieden, bedanke mich bei dir und euch für deine, eure Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch alles Liebe, Gute, bleibt bitte gesund und kommt gut über die Tage. Ich würde mich freuen, wenn wir uns gegebenenfalls am nächsten Sonntag wiederhören könnten. Mein Name ist Klaus Vier, hier im Hintergrund. Ich mag diesen Typen, obwohl ich ihn noch nie persönlich kennengelernt habe. Eigentlich hätte das schon mal längst passieren können. Er kommt aus Dortmund, heißt Thomas Goertz, nennt sich aber Ghostlay und auf seinem eigenen Label Ghostlay Dubs ist jetzt seine neue 12er erschienen. Die heißt im A-Titel Fantastic Jets und genau den habe ich gerade gespielt. Scuba, mach die Tür zu. Also, ciao, ciao. Alles Liebe, alles Gute. Bis dahin.